oder? Ja. Prinzip sieht auch einfach so. Okay. Wir haben halt eine wieder gute Gesicht. Hallo, ich kenne das. Dann würden wir mal anfangen und wir von der Platypus Affiliate Society begrüßen euch ganz herzlich zu einem heutigen Vortrag zu Postkolonialismus und das Erbe von Franz Fanon. Erstmal ganz kurz zu Platypus. Platypus ist ein internationales Selbstbildungsprojekt, das 2006 in Chicago gegründet wurde. Und organisiert seitdem Lesekreise, öffentliche Podiumsdiskussionen, solche Teach-ins wie heute und Journalismus. Und das alles widmet sich letztlich so den Problemen und unaufgearbeiteten Aufgaben der alten Linken, also das ist so die Linke der 1920er und 30er Jahre, der neuen Linken, das sind 60er, 70er Jahre, und der postpolitischen Linken, 80er und 90er Jahre. Und all das machen wir, um Möglichkeiten für eine emanzipatorische Politik in unserer heutigen Zeit zu erfragen. Und wie schon gesagt, in diesem Zusammenhang veranstalten wir Teach-ins, und auch bei den KW gibt es heute nochmal nach diesem Teach-in direkt anschließend ein weiteres zu Was ist Dialektik? Adorno und Bloch im Vergleich. Das wird in dem Hörsaal 16 sein, um 19 Uhr, also falls ihr euch heute die volle Dröhnung geben wollt, wir sind bereit. Und morgen gibt es dann ein bisschen was Leichteres, nämlich einen Filmabend, so eine Dokumentation, Was war links, 19 Uhr auch morgen. Das wird stattfinden in der Puffy-Bar, die befindet sich in der im Leipziger Osten. Für eine genaue Adresse könnt ihr euch einfach an uns melden. Und ja, so dann haben wir auch noch regelmäßige Veranstaltungen wie den Lesekreis, Was ist die Linke, Was ist Marxismus? Der findet jetzt immer montags statt um 19 Uhr, und ihr habt ja alle vor euch auch diese Flyer ausliegen. Da findet ihr hinten auf jeden Fall auch einen QR-Code und Links zu unseren Social-Media-Kanälen, und da bleibt ihr auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und für alles Weitere würde ich einfach mal übergeben an Paul und ich freue mich auf einen guten Vortrag. Ja, danke Jakob. Ich hoffe erstmal, ihr seid gut ins Semester gestartet, und vielleicht habt ihr ja schon ein paar KIW-Veranstaltungen besucht. Wäre natürlich super, wenn ihr vor allem die besucht habt, die sich irgendwie mit Postkolonialismus und Dekolonisierung beschäftigen. Ich wollte noch vorab sagen, das ist so mein erster Vortrag in der Art, aber das soll euch nicht davon abhalten, am Ende dann alles zu kritisieren, was euch missfallen hat. Ich werde ein paar Zitate vorlesen, die sind größtenteils auf Englisch, und ich wollte fragen, ist das für irgendjemanden hier ein Problem? Also würde irgendjemand Probleme damit haben mit englischen Zitaten? Sieht nicht so aus, sonst hätte ich eine kurze Schulenglisch-Übersetzung dann dran gehangen. Okay. Genau, ich halte jetzt erstmal den Vortrag, und dann ist der Raum offen für Fragen und Diskussionen, Kritik und so weiter. Okay. Am 20. Juli diesen Jahres feierte die heutige Linke den 100. Geburtstag von Franz Fanon. Die junge Welt veröffentlichte mehrere Texte, die ihn als Vordenker des Postkolonialismus feierten. Mehrfach wird er für seine revolutionären Ideen gewürdigt, sei es in der Analyse von Rassismus oder seinen wegweisenden Projekt Antikoloniale Befreiung. Die heutige Linke wird nicht müde, Fanons Werk für ihre Zwecke zu beanspruchen. Zwei Tage nach dem 100. Geburtstag wurde eine Konferenz in Berlin mit dem Titel Fanon heute, Kämpfe der Gegenwart und theoretische Perspektiven ausgerichtet. Die aktivistische Seite von Fanons Werk, die dadurch hervorgearbeitet wurde, bestärkte die Redner noch einmal in ihrem beharrlichen Kampf, der immer wieder geführt werden muss. Unermüdlich wird gegen Kolonialismus und Unterdrückung gekämpft, auch heute. Dabei weist Fanon seit ja, nicht ganz 100 Jahren den Weg. Der Prophet der gewaltsamen Befreiung legt den Grundstein zu emanzipatorischer Politik heute. Zur Feier des Jubiläums bringt auch Philipp Doresztal im Dietz Verlag ein neues Buch heraus, welches uns noch einmal beweisen soll, Fanon ist wichtig und hat uns heute viel zu sagen. Die Junge Welt findet auch in einem ihrer Artikel abschließend die richtigen Worte: Wir alle stehen tief in seiner Schuld. Warum alle diese Huldigungen, die ich fortgetragen habe, ja, ich würde sogar sagen Verkitschung von Fanon, nur eine Demonstration dessen sind, wie weit sich die heutige postkoloniale und antiimperialistische Linke tatsächlich vom Werk Fanons wegbewegt hat. Und wie dieser Kult um diesen martinikanischen Psychiater einen tiefgreifenden Regress im Verständnis des Werkes bedeutet. Das soll heute mein Gegenstand sein. Dafür werfe ich einen kurzen Blick in das Leben Fanon, die historische Situation, in der er sich befand, und bedeutende Texte. Anschließend möchte ich diskutieren, worin Fanons Projekt bestand und worin es eben nicht bestand. Weiter soll die Geschichte des Dekolonialismus noch einmal genauer betrachtet werden. Anschließend möchte ich die zum Jubiläum neu erschienene Fanon-Rezeption besprechen und diskutieren, ob hier überhaupt die richtigen Fragen gestellt werden. Aber zurück ganz zum Anfang. Am 20. Juli 1925 wird Franz Fanon in eine bürgerliche Familie in Martinique geboren. Damals eine französische Kolonie, heute deutlich sympathischer als Übersee-Department, bezeichnet es Martinique eine typische Kolonialgesellschaft. Allerdings sieht das Fanon zum Anfang gar nicht so als problematisch. Er sieht sich schon in jungen Jahren als treuer französischer Staatsbürger. Er ist großer Bewunderer der französischen Aufklärer und der französischen Kultur. Insbesondere die Ideale der Aufklärung haben es ihm, wie gesagt, angetan. Er wurde in eine gebildete Mittelklasse-Familie hineingeboren, die ihm ermöglichen konnte, am Lycée Schœlcher, entschuldigt die Aussprache, in Fort-de-France zu lernen. Dort wurde er von einem gewissen Aimé Césaire unterrichtet. Den Namen merken wir uns mal für später. Fanon tritt 1944 der Freien Französischen Streitkräfte bei unter General Charles de Gaulle, um für ein Europa zu kämpfen, das aber zu dieser Zeit schon längst den Boden des Projektes der Freiheit, den es mal vorhatte, verloren hatte. Fanon beschreibt eine erste Desillusionierung von dem Europa, wie es sich ihm darstellt. It is a year since I left Fort-de-France. Why? To defend an obsolete ideal. I don't think I'll make it this time. During all the scraps I've been in, I've been anxious to get back to you, and I've been lucky. But today I'm wondering whether I might not have to face the ordeal. I've lost confidence in everything, even myself. If I don't come back, and if one day you should learn that I died facing the enemy, console each other. But never say, he died for the good cause. Say, God called him back to him. This false ideology that shields the secularists and the idiot politicians must not delude us any longer. I was wrong. In der postkolonialen Rezeption wird auf diesen Moment häufig so verwiesen, dass diese Erfahrung in den Streitkräften so die erste Rassismuserfahrung ist. Und dass Fanon sich dann von dem Europa abwandte, weil er eben durch diesen Rassismus ausgeschlossen wurde. Ich würde aber argumentieren, dass es hier um viel mehr geht. Aber dazu gleich noch mehr. Einen Monat nach Kriegsende feierten die Streitkräfte den Sieg über den Faschismus mit einem Massaker, dem Massaker von Sétif, in welchem Zehntausende Algerier abgeschlachtet wurden. Fanon wächst politisch in einer Welt auf, die nach dem Scheitern der Sozialdemokratie und dem Übergang in den Faschismus und auch nach dem Sieg über den Faschismus diesen nicht überwunden hat. Er lebt in einer Welt, in der der autoritäre Staat allumfassend um sich greift, in der der autoritäre Staat die dominante Form gesellschaftlicher Organisation wird, sei es die stalinistische Sowjetunion oder der New Deal unter FDR. Europa hat vielleicht über den Faschismus gesiegt auf dem Schlachtfeld, jedoch scheint das Projekt der Freiheit unter den Trümmern des Krieges begraben. Der Marxismus und die Sozialdemokratie sind mit dem Scheitern der sozialistischen Weltrevolution gestorben. Es ist wirklich wichtig, dass man sich das im Kopf behält. Das ist der Kontext, in dem Fanon lebt und schreibt. Nach dem Krieg geht Fanon zurück nach Martinique, um danach in Lyon Medizin zu studieren. Er wird Psychiater und wird 1953 Chefarzt des Blida-Jonville-Krankenhauses in Algerien. Er kommt dort erstmalig mit der algerischen Kolonialgesellschaft in Kontakt. Sein Zugang ist dadurch eben ein psychopathologischer. Er behandelt Menschen, die sich in einer Gesellschaft befinden, die im Kern von Gewalt beherrscht ist. Sie ist manichäisch und hierarchisch organisiert und sie hinterlässt ihre Spuren auf beiden Parteien, auf den Kolonisierten und den, die sie beherrschen. Diese Gesellschaft hinterlässt tiefsitzende Neurosen, die Fanon in seiner täglichen Praxis behandelt und untersucht. 1954 kommt Fanon dann erstmals in Kontakt mit der algerischen Volksfrontpartei Front de Libération Nationale, die sich als marxistisch versteht. Ursprünglich dadurch, dass er Soldaten der FLN behandelt. Im gleichen Jahr, also 1954, bricht dann auch der algerische Befreiungskrieg auf. Anfangs wird das auf französischer Seite eher so als innere Angelegenheit betrachtet, als Terrorbekämpfung, Aufstände werden niedergeschlagen. Bezeichnend für den Zustand des Sozialismus zu dieser Zeit ist Folgendes. 1956 wird der Sozialist Guy Mollet französischer Ministerpräsident. Es ist aber nicht so, dass unter ihm die Kolonialkämpfe aufhören würden. Nein, er erhöht sogar die Ausgaben zur militärischen Bekämpfung der FLN. Diese verliert natürlich gleichzeitig nicht an Zuspruch. Der Krieg, der erst 1962 ein Ende findet, ist unglaublich gewalttätig und gekennzeichnet von Folter und Terror auf beiden Seiten. Als Fanon der Druck der französischen Exekutive zu groß wird, flieht er 1956 nach Tunesien. Das war so ein Rückzugsort für FLN-Kader, die ins Exil mussten. 1960 ist Fanon noch einmal letztmalig als reisender Botschafter für die FLN tätig und ist unter anderem in Ländern wie Ghana unterwegs, um für einen panafrikanischen Zusammenschluss zu werben. Fanon erkrankt an Leukämie und stirbt im Monat der Veröffentlichung seines wohl bekannten Werkes Verdammte dieser Erde, 1961. Aber genug von Geschichte. Ich möchte mich jetzt mit einem der zwei entscheidenden Werke in Fanons Oeuvre befassen. Sein 1952 erschienenes Werk Schwarze Haut, Weiße Masken ist das erste Dokument Fanons der Durcharbeitung durch den eigenen historischen Moment. Vor allem hier introspektiv durch das innere Erleben eines schwarzen Mannes, der sich nie als solcher gesehen hat. Bekannt ist eine Begegnung im Zug, die er schildert, in der er auf einer normalen Zugfahrt überhört, wie ein kleiner Junge zu seiner Mutter sagt, guck mal, ein Schwarzer. Die Mutter ruft ihren Sohn zur Ruhe auf, sie befürchtet, dass der Schwarze sonst ausrastet und sich nicht beherrschen kann. Für Fanon ist das ein einschneidendes Erlebnis. In Martinique ist ihm seine eigene Hautfarbe nie, wurde er mit seiner eigenen Hautfarbe nie konfrontiert. Er wird nun mit dem eigenen Körper als Objekt des Hasses der anderen konfrontiert. In Schwarze Haut, Weiße Masken analysiert Fanon psychoanalytisch die Beziehung des schwarzen Subjektes zu seiner nicht gewollten Hautfarbe, die gleichzeitig einen historischen Ballast mit sich trägt. Der Schwarze will weiß werden, aber unter der weißen Maske ist die schwarze Haut weiterhin zu sehen. Durch diese doppelte Ablehnung, also des Schwarzen von seinem eigenen Schwarzsein und die er von der weißen Welt erhält, da egal wie weiß er werden will durch Kultur oder Sprache, es nicht werden kann, entsteht eine Entfremdung des Individuums von sich selbst. Fanon erklärt das in Schwarze Haut und Weiße Masken wirklich im Detail, auch mit verschiedenen Patientinnen, wie diese Psychopathologie des Rassismus sich etabliert und manifestiert. Dafür ist jetzt keine, oder das soll heute nicht Thema sein. Vielmehr möchte ich herausstellen, dass Fanon in Schwarze Haut, Weiße Masken eine Utopie vorzeichnet, die von der postkolonialen Rezeption oft unbeachtet bleibt. Fanon schreibt: The problem is important. I propose nothing short of the liberation of the man of color from himself. Seine Vision ist stets radikal vorwärtsgewandt, indem er schreibt: I, as a man of color, do not have the right to hope that in the white man there will be a crystallization of guilt toward the past of my race. I, as a man of color, do not have the right to seek ways of stamping down the pride of my former master. I have neither the right nor the duty to claim reparation for the domestication of my ancestors. There is no Negro mission. There is no white burden. I, the man of color, want only this, that the tool never possesses the man, that the enslavement of man cease forever. The Negro is not any more than the white man. Both must turn their backs on the inhuman voices, which were those of their respective ancestors, in order that authentic communication be possible. Fanon versteht Rassismus eben als Symptom des Kapitalismus. Als solches ist es geschichtlich geworden und weist wieder Kapitalismus auf seine eigene Auflösung hin. Es ist eben nicht so, dass Rassismus ein seit urzeitendes menschliches Phänomen wäre. Fanon zieht wirklich in Schwarz-Out, weiße Masken in einen radikalen Feldzug mit der Geschichte. Die Geschichte, die sein Sein determinieren will. Das ganze Werk ist somit eine einzige rasende und kompromisslose Bewegung der radikalen Freiheit entgegen. Er schreibt: This alienation will be for those whites and blacks who have refused to let themselves be locked in the substantialized tower of the past. For many other black men, this alienation will come from refusing to consider their reality as definitive. In no way do I have to dedicate myself to reviving a black civilization unjustly ignored. I will not make myself the man of any past. I do not want to sing the past to the detriment of my present and future. Ich möchte später zeigen, wie die postkoloniale Rezeption diese radikale Bewegung zur Aufhebung dieser verdinglichten Kategorie der Rasse herunterspielt und vielmehr in das Gegenteil verkehrt. Als ein Anknüpfungspunkt dient dem Postkolonialisten da die Negritude. Ihr erinnert euch, der Lehrer Fanons, Aimé Césaire, ist einer der wichtigsten Figuren der Negritude. Die Negritude ist eine Strömung, die das Schwarzsein positiv bewerten möchte, statt wie von den Weißen als fehlerhaft, tierisch und ungehalten gesehen. Fanon zitiert Césaire in Schwarze Haut, weiße Masken so: What sort of men were these then, who had been torn away from their families, their countries, their religions, with a savagery unparalleled in history? Gentlemen, polite, considerate, unquestionably superior to those who tortured them. Order, earnestness, poetry, and freedom. From the untroubled private citizen to the almost fabulous leader, there was an unbroken chain of understanding and trust. No science? Indeed, yes, but also to protect them from fear. Also man kann, glaube ich, am Zitat ablesen, wie diese Negritude versucht, diese urschwarze Gesellschaft zu romantisieren. Und also es gibt nicht mal einen Konflikt zwischen den Beherrschten und den Herrschern, sondern das ist alles eine liebende Beziehung untereinander. In einem interessanten Moment der Schwäche sehnt sich Fanon nach dem Rückzug in seine eigene determinierte Rassenidentität, die ihm die Negritude verspricht. Er schreibt davon, wie er die Negritude wieder für sich entdeckt und sich wirklich reinfühlt. Allerdings wehrt er sich gegen dieses Gefühl. The crippled veteran of the Pacific War says to my brother, resign yourself to your color the way I got used to my stump. We're both victims. Nevertheless, with all my strength, I refuse to accept that amputation. I saw the sky turn upon itself utterly and wholly. I wanted to rise, but the disemboweled silence fell back upon me, its wings paralyzed. Without responsibility, straddling nothingness and infinity, I began to weep. Die Passage habe ich noch am Ende mit reingenommen, um zu verdeutlichen, wie radikal und auch gewalttätig und pathologisch diese neu postulierte Freiheit ist, weil sich das Individuum eben in einem Schwebezustand befindet zwischen dem Nicht-akzeptiert-Werden in der weißen Gesellschaft und der Abkehr von seiner eigenen schwarzen Determinität oder Determinismus. Die Negritude dagegen bildet einen einfachen Ausgang aus der Pathologie, die sich dem schwarzen Subjekt bietet. Doch Fanon stellt sich zu jeder Zeit im radikalen Kampf mit der Geschichte, da er ein Potenzial sieht, wie diese Pathologie auf ihre eigene Aufhebung hinweist. Das ist die utopische Vision in Schwarze Haut, weiße Masken. Als Fanon dann wohl sein bekanntestes Werk schreibt, Verdammte dieser Erde, weiß er um seinen baldigen Tod. Der sterbende Psychiater schreibt dieses Werk im Eindruck des sich langsam regressiv entwickelnden algerischen Befreiungskampfes. Verdammte dieser Erde ist dabei wohl eins der am schlampigsten rezipierten Werke in der Linken heute. Es wird für alle möglichen Gewaltakte herangezogen, die gerechtfertigt werden sollen, solange sie sich gegen Unterdrückung richten. So inspirierte das Werk unter anderem die Black Power Bewegung. Black Panther Eldridge Cleaver sagt berühmterweise, "Every brother on a rooftop can quote Fanon." Auch Intellektuelle interessieren sich für das Werk. Hannah Arendt zum Beispiel bezeichnet Fanon als Prophet der Gewalt. Ein gewisser Jean-Paul Sartre, der in Schwarze Haut, weiße Masken noch ideengebendes Vorbild für Fanon war, in dem Fanon zum Beispiel das Konzept des Schwarzen, der in der Betrachtung des Weißen zum Schwarzen wird, mit Sartres Konzept parallelisiert, wo der Jude in der Betrachtung des Nichtjuden erst zum Juden wird. Dieser Jean-Paul Sartre schreibt jetzt das Vorwort für die Verdammten dieser Erde. Um es klar zu sagen, das ist eine Katastrophe. Es ist wirklich eine spannende Frage, inwiefern die Rezeption von Verdammte dieser Erde sich geändert hätte, wenn Sartre dieses Vorwort nicht geschrieben hätte. Leider scheinen heute diese beiden Stücke auf ewig unzertrennlich, wenn über Verdammte dieser Erde gesprochen wird. Der Fanon-Biograf Adam Schatz hält fest, dass Sartre anscheinend nur das Kapitel über die Gewalt gelesen hat und das auch nicht so ganz gründlich. Unvergessen bleibt Sartres Zitat: "The rebel's weapon is the proof of his humanity. For in the first day of the revolt you must kill. To shoot down a European is to kill two birds with one stone. To destroy an oppressor and the man he oppresses at the same time. There remain a dead man and a free man." Sartre sehnt sich in seinem Vorwort mit fast masochistischer Lust die gewaltsame Dekolonisierung Europas herbei. Den großen Denkfehler, den er dabei begeht, ist, dass er Fanon zuschreibt, er würde an die Seinen schreiben. Und Sartre schreibt dieses Vorwort mit dem Gedanken, dass er dieses Werk für die Europäer zugänglich machen möchte. Er hält hierbei richtig fest, dass die europäische Linke eigens untätig ist, sich mit dem Stillstand der Geschichte abgefunden hat und kein Projekt der Freiheit mehr verfolgt. Er verkennt aber die fundamentale Aufforderung, die Franz Fanon an die europäische Linke richtet. Wie vorhin angeschnitten, sei nochmal erwähnt, Fanon befindet sich in der Zeit nach dem Tod der Sozialdemokratie, dem Tod des Marxismus. Seine Schrift Verdammte dieser Erde ist eben kein Grundlagenprogramm zu einer neuen dritte Weltrevolution. Verdammte dieser Erde ist mehr als alles andere ein herausfordernder Ruf an die untätige Linke, die das Projekt von Weltrevolution scheinbar aufgegeben hat. "The third world does not mean to organize a great crusade of hunger against the whole of Europe. What it expects from those who for centuries have kept it in slavery is that they will help to rehabilitate mankind and make man victorious everywhere once and for all. To achieve this, the European peoples must first decide to wake up and shake themselves, use their brains and stop playing the stupid game of sleeping beauty." Die Gewalt in Verdammte dieser Erde ist kein Selbstzweck. Fanons Punkt ist eben nicht, dass die Gewalt ernsthaft zu einem freien Individuum, zu einer Befreiung des Individuums führen könnte, ebenso frei, wie er es sich in Schwarze Haut, weiße Masken noch vorstellt. Vielmehr zieht Fanon seine Analyse der Gewalt aus den ganz klaren geschichtlichen und materiellen Verhältnissen der kolonialen Gesellschaft. The colonial world is a world cut in two. The dividing line, the frontiers, are shown by barracks and police stations. In the capitalist countries, a multitude of moral teachers, counselors, and bewilderers separate the exploited from those in power. In the colonial countries, on the contrary, the policeman and the soldier, by their immediate presence and their frequent and direct action, maintain contact with the native and advise him by means of rifle butts and napalm not to budge. It is obvious here that the agents of government speak the language of pure force. The intermediary does not lighten the oppression, nor seek to hide the domination. He shows them up and puts them into practice with clear conscience of an upholder of the peace. Yet he is the bringer of violence into the home and into the mind of the native. Anders als die kapitalistische Gesellschaft ist die Kolonialgesellschaft dadurch klar unterentwickelt. Sie ist geprägt von ständig gewaltsamer Negation des Subjektes, der Unterdrückten eben. Die Kolonialgesellschaft verweist auf nichts anderes als ihre eigene Aufhebung. Und diese Aufhebung muss gewaltsam vonstatten gehen, weil die Kategorien, in der die Kolonialgesellschaft funktioniert, sind rein gewaltsam. Um den Subjektstatus der Kolonisierten wiederzuerlangen, wird eben Gewalt benötigt. Das ist allerdings kein Zeugnis von Lust auf Gewalt, sondern eine Pathologie. Die moderne Fanon-Rezeption untergräbt diesen Kontext oft und versucht stattdessen immer wieder eine individuelle Gewalt im Angesicht einer strukturellen Gewalt des Staatsapparates als moralisch sauber zu klassifizieren. Fanon dagegen schreibt über die Gewalt, um zu verdeutlichen, dass mit den Mitteln der Gewalt eine Chance bestehen könnte, die Gewalt letztendlich zu überwinden. Eine weitere Schande der Geschichte ist es, dass gerade der Aspekt, den Fanon immer mit größter Vorsicht behandelt hatte, heute im Vordergrund seiner Rezeption steht, die nationale Befreiungsbewegung. So eilt Verdammte dieser Erde zweifelsohne kompromisslos einem Internationalismus und Universalismus entgegen, der uns heute nicht mehr sinnvoll oder nicht mehr nachvollziehbar erscheint. In seinem Nachwort schreibt Fanon: When I search for man in the technique and the style of Europe, I see only a succession of negations of man and an avalanche of murders. Let us try to create the whole man, whom Europe has been incapable of bringing to triumphant birth. Yet some Europeans were found to urge the European workers to shatter this narcissism and to break with this unreality. But in general, the workers of Europe have not replied to these calls. For the workers believe too that they are part of the prodigious adventure of the European spirit. Fanon verwirft nicht die Ideale der Aufklärung, wie ihm oft vorgeworfen oder herangetragen wird, und schon gar nicht des Marxismus. Postkoloniale Rezipienten würden dann darauf verweisen, dass die Aufklärung der Marxismus eben eurozentristisch oder eigentlich schon rassistisch sind. Fanon hält der europäischen Linken richtigerweise ihre Untätigkeit vor, die Projekte, die den Weg der menschlichen Freiheit weiterverfolgen sollten, aufgegeben zu haben. Was Fanon in Verdammte dieser Erde schon antizipiert, tritt nach seinem Tod leider genauso ein, wenn nicht sogar in noch schlimmere Form. Die Dekolonisierung ist formal ein Erfolg. Viele ehemalige afrikanische Kolonien feiern 1960, dem sogenannten Year of Africa, ihre Unabhängigkeit. Algerien tut dies 1962. Was dann geschieht, antizipiert Fanon schon früh, indem er schreibt: The absence of all ambition symbolized the incapability of the national middle class to fulfill its historic role of bourgeoisie. Here the dynamic pioneer aspect, the characteristics of the inventor and of the discoverer of new worlds which are found in all national bourgeoisie are lamentably absent. In the colonial countries, the spirit of indulgence is dominant at the core of the bourgeoisie. And this is because the national bourgeoisie identifies itself with the Western bourgeoisie, from whom it has learned its lessons. die neu gegründeten Staaten bleiben eben auf diesem Nationalstaatniveau stehen und haben dann kein Potenzial eines Sozialismus mehr in sich. So werden viele führende revolutionäre Kommunisten in den Kolonien einfach neue bonapartistische Anführer autoritärer Regime. In Algerien beispielsweise ergreift nach kurzer Übergangsregierung von 1962 bis 1965 ein Militärputsch um den früheren FLN-Soldaten Boumediene die Macht. In Algerien folgen Jahrzehnte innerer Spannung und die Frage, welchem autoritären Weltregime man sich unterordnen sollte. Die Unabhängigkeit hat in Algerien, wie in eigentlich allen anderen dieser ehemaligen Kolonien und jetzt postkolonialen Gesellschaften, nie zu einer Umwälzung der sozialen Verhältnisse oder einer sozialen Emanzipation geführt. Fanon wusste um die Chance, dass sich die nationale Befreiung in eine neue Form der Unfreiheit einordnet. Gerade deswegen ist Verdammte dieser Erde als Ruf in das Vakuum zu verstehen, das die revolutionäre Linke hinterlassen hat. Leider kam nichts zurück. Stattdessen ist etwas anderes passiert. Die Linke nimmt Fanons Text Verdammte dieser Erde zunehmend zur Hand, um jegliche Befreiungskämpfe zu befürworten, zu rechtfertigen und anzufeuern, fernab deren Zwecke oder Potenziale. Dabei dichtet sie ihr eigenes Scheitern in Siege um. So wird zum Beispiel die iranische Revolution von 1979 als historischen Befreiungsschlag vom US-Imperialismus gefeiert. In Wahrheit ist die Machtergreifung Khomeinis und sein Feldzug gegen jegliche kommunistischen Kräfte, die die Revolution geführt haben, eine schallende Niederlage. Die neue autoritäre Regierung installierte einen Staatsapparat, der wohl noch regressiver war als der des Schah. Die Linke demonstriert ihre eigene Ohnmächtigkeit, eine Utopie der Freiheit zu formulieren, indem sie blindlings alles unterstützt, was den Titel koloniale Befreiung trägt. Ob diese Projekte auch eine Befreiung der Menschheit an sich anstreben, geschweige denn die Frage nach dem Sozialismus stellen, ist nicht mehr relevant. Ich habe mir eins dieser Bücher gekauft, die eigentlich keiner so richtig liest, in der jemand versucht, einen alten oder einen ja, wichtig geglaubten Autor nochmal in die heutige Zeit zu holen. So durfte ich das, was heute von Fanon anscheinend übrig bleibt, bei Durestal nachlesen. Sein Werk heißt Denker der Dekolonisation zur Aktualität von Franz Fanon. Wo liegt also das Aktuelle in Fanon? Was kann er uns heute noch beibringen? Das sind anscheinend die Fragen, die scheinbar nur noch gestellt werden können. Durestal hängt sich dabei lange an der Gewaltfrage auf. Er nimmt Fanon in Schutz, aber nicht eben dadurch, um zu sagen, dass die Gewalt auf etwas anderes verweist, sondern dass er ja mehr ist als ein Advokat der Gewalt. Bei Fragen der Rassismusanalyse zeigt Durestal, wie man Fanons schwarze Haut, weiße Masken produktiv auf die Bewältigung von Alltagsrassismus einsetzen kann. Er will in Franz Fanons Analyse erkennen, dass die rassistische Erfahrung nur auf dem Standpunkt des Schwarzseins nachvollziehbar ist. Empathie für Betroffene und Solidarität mit Opfern, das ist die Essenz, die Durestal aus Fanon zieht. Fanons Utopie einer befreiten Menschheit jenseits von Rassen und Kapitalismus findet bei Durestal keinen Anklang. Vielmehr beklagt er Fanons Afro-Pessimismus, wie er es nennt, und findet einen anderen Ausweg. Durch schwarze Widerständigkeit, verkörpert beispielsweise durch antirassistische Bewegungen wie Black Lives Matter heutzutage, scheint die Destruktion des epidermischen Rassenschemas möglich. Auch eine alternative, antirassistische Narrative und Bildpolitiken, die eine Überschreibung und positive Besetzung der Bedeutung von Schwarzsein vornehmen, zeigen, dass rassistische Narrative durchbrochen werden können. Für Durestal ist klar, ohnehin, dass Fanon kein Anhänger der Aufklärung gewesen sein kann oder die Aufklärung zumindest scharf kritisiert haben muss. Er schreibt, während es in der philosophischen Aufklärung des 18. Jahrhunderts eigentlich darum ging, den Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit zu befreien und ihn als rationales Wesen zu begreifen, war dies genau genommen eine sehr selektive Aufwertung, die nur den weißen bürgerlichen Mann betraf. Demgegenüber wurde das schwarze Subjekt abgewertet, denn die Aufwertung des einen ging unmittelbar mit der Abwertung des anderen einher. Die Ablehnung der Idee der Aufklärung als inhärent rassistisch ist symptomatisch für heutige linke Diskurse. Ich hoffe, ich habe mit den vorherigen Ausführungen erklärt, warum Fanon diese Auffassung nicht teilen würde, sondern dass Fanon gerade die Ideen der Aufklärung zu einer Zeit hochhielten, als es alle anderen schon aufgegeben hatten. Durestheil sieht vor allem in Fanons Werk einen Diskursraum der Unterdrückungserfahrung. Fanon ist deshalb so relevant für ihn, weil er ein intersektionales Verständnis des Rassismus offenlegt und sich ohne Kompromisse auf die Seite der Opfer stellt. Nebenbei greife Fanons Solidarität aber nicht weit genug. Die Verwendung der N-Wörter in Fanons Werk ist problematisch aus heutiger Sicht. Ebenso, dass Fanon komischerweise die ganze Zeit von Man spricht. Das ist für Durestheil natürlich ein Zeichen, dass die schwarze Frau nicht mit gemeint ist. Fanon ist weiterhin auch latent homophob, da seine Theorie in Verdammte dieser Erde von gewalttätiger Hypermaskulinität gekennzeichnet ist. Durestheil hat es sich auch zur Aufgabe gemacht, und damit wird auch im Buchrücken geworben, Fanons gedehnten Marxismus zu analysieren. Gedehnt ist der Marxismus, weil er statt des Proletariats die ländlich kolonisierte Gesellschaft in den Fokus stellt. Und Marxist ist Fanon nach Durestheil, weil Black Skin White Mars überraschend materialistisch ist. Die Faszination der heutigen Linken mit allem, was materialistisch ist, und der Kurzschluss, hier geht es um Ökonomie, das muss marxistisch sein, ist auch kein neues Phänomen und Symptom des Regresses des Bewusstseins, wenn es um Marxismus geht. Was Durestheil in diesem Buch macht, ist gleichzeitig ärgerlich wie symptomatisch. Er bügelt mit einem Glätteisen über alles, was in Fanons Werk irgendwie als problematisch oder politisch unkorrekt erscheint, gleichzeitig aber auch über jede Utopie, um ihn anschließend für seine identitätspolitischen Anliegen zu gebrauchen. Er hat insofern ein instrumentelles Verhältnis zum Werk Fanons, obwohl er nicht mal als linker Aktivist schreibt, sondern als Akademiker. Die Linke und Durestheil stellen sich auf Fanon die Frage, was können wir noch von ihm lernen? Zum 100. Jubiläum des postkolonialen Lieblings habe ich zumindest für mich festgestellt, dass sie sich die falsche Frage stellen. Durch die Unwilligkeit der Linken, Sinn aus ihren unermüdlichen Scheitern im 20. Jahrhundert zu machen, wird Fanon für ihre Pseudopolitik benutzt. In der Beziehung nehmen sich die eher akademischen Postcolonials und die aktivistischen Antiimperialisten nicht viel. So wurde bei ihnen Verdammte dieser Erde auch nach dem 7. Oktober als Lesekreisstoff verwendet, um die Befreiung der Palästinenser positiv mit Handlungsoptionen zu besetzen. Schwarze Haut, weiße Masken hingegen dient der identitätspolitischen Setzung des Schwarzseins als historisch ewiges Opfer und des Weißen als ewig schuldigen Rassisten. Von Fanons Utopie ist dabei nichts mehr übrig geblieben. Stattdessen scheint die Linke einen neuen antirassistischen Rassismus sich zum Gegenstand gemacht zu haben. Es gibt keinen Kommen, es gibt nur ewige ontologische Schuld. In einem der am Anfang erwähnten Artikel der Jungen Welt wird Fanon als der Aktivist gegen die koloniale Unterdrückung gefeiert. Dass das Projekt von Fanon heutzutage als eines der Befreiung statt der Freiheit erscheint, auch wenn das pedantisch klingt, aber das ist wichtig, ist die Fortsetzung der neulinken Tendenz, sich dem Projekt der Freiheit zu verschränken. Schlimmer noch, Fanons frenetische Aufforderung an die europäische Linke, die sozialistische Revolution wieder zur Möglichkeit zu bringen, wird von der heutigen Linken überhört. Stattdessen nehmen sie sein Werk, stellen sich an die Seitenlinie des Weltgeschehens und jubeln jedweder Seite zu, die sich scheinbar aus fremden Fängen befreien will. Sie konstatieren und bejubeln permanent ihre eigene Unfähigkeit, in Politik einzugreifen. Die Linke ist tot und ihre sterblichen Überreste verschleiern den Blick auf Fanons utopische Vision. Eine Weltrevolution, angestoßen aus der dritten Welt, scheint nicht mehr möglich. In Fanons Zeiten schien sie möglich zu sein, schien sie sogar in greifbarer Nähe zu sein. So scheint die Möglichkeit des Sozialismus heute ein weiteres Mal gestorben. Wenn wir von Fanon ein was positiv lernen sollten, dann das, was er am Ende von Schwarze Haut, weiße Masken aufruft. Oh my body, make me always a man who questions. Dankeschön. Thank you. gibt es Fragen, Kritik, Hass, Gewalt, irgendwas? Sollte. Ob es Fragen gibt, Kritik oder Hass gibt. Und, oder Gewalt. Ich hasse dich, nein. Ich hatte jetzt vielleicht zu dem letzten Teil gerade, wo du meintest, dass es zur Zeit von Frantz Fanon möglich schien, dass aus der dritten Welt irgendwie die Weltrevolution entstehen könnte. Kannst du dazu noch irgendwie was sagen? Das kam jetzt für mich irgendwie so aus dem Nix und ich kann mir nicht so richtig was drüber vorstellen. Das ist sehr fair. Da hätte ich, also dieses Year of Africa schien zu der Zeit halt wirklich eine große Sache gewesen zu sein. Also es ging wirklich darum, dass der afrikanische Kontinent davor stand, sich als Kontinent zu vereinen und als afrikanische Union hinzustellen in einer Welt, die eben bipolar gekennzeichnet war, einerseits vom US-Imperialismus, andererseits vom Stalinismus, also auf beiden Seiten quasi die Unmöglichkeit von Marxismus. Und man kann definitiv die Frage stellen, ob diese Idee, dass eine afrikanische Revolution in eine Weltrevolution umschlagen könnte, ob man die von vornherein ablehnen müsste. Weil natürlich auch Fanon klar war, dass die Weltrevolution aus den kapitalistischen Zentren ausgehen müsste. Aber deswegen habe ich den Kontext versucht, so klar zu machen. Es ist eben eine Zeit, in der Marxismus und die Chance auf Sozialismus eigentlich gestorben ist. Und deswegen ist Verdammte dieser Erde auch so ein Haare raufendes Werk, weil es so eigentlich, es ist im Pathos so hoffnungsvoll und so selbstsicher geschrieben, aber eigentlich ist es so ein ganz verzweifelter Ruf nach dem, nach der Weltrevolution eigentlich. Und dieser Anstoß aus Afrika ist halt das, was sich in dem Moment abzeichnet, was überhaupt Potenzial in sich trägt. Ich hoffe, dass... Was du angesprochen, in Bezug auf die USA, die Black Panther oder generell Black Power Movement und Angriffen, also tatsächlich auch die Bürgerrechtsbewegung. Ne? Und im Prinzip geht es mir darum, um die Affirmation des Schwarzseins, was du angesprochen hast. Ne? Also es war sozusagen als Gegenden gedacht, weil ich weiß, gegen so der schwarze, der Neger, das Dreckige sozusagen, werten wir uns selber auf. Black is beautiful, Black Power. Ne? Würdest du sagen, in dieser Konfrontation war das einfach nur falsch? Oder beziehungsweise ich würde eher sagen, das ist ambivalent, weil es zur Ontologisierung des Schwarzen selbst führen kann und die USA geführt hat. Verstehst du die Frage? Also ob es notwendigerweise hätte sein müssen, dass so dieses... Auch sozusagen vielleicht in dem konkreten Moment berücksichtigen, vielleicht sogar die Affirmation etwas Positives ist? Oder würdest du sagen, das war komplett sowieso falsch? Auch in diesem konkreten Moment? Die Frage ich mir ehrlich gesagt auch selber gestellt. Ja. Weil die Gefahr der Anthologisierung des Schwarzseins, wie gesagt, ist da logisch und auch historisch ist ja auch gegangen. Ich kriege das in Amerika mit, wie Schwarze immer noch selber affirmiert wird. Und wenn zum Beispiel der Rapper Kendrick oder was irgendwann mit einer Weißen zusammen ist, ist er ein Verräter der schwarzen Rasse. Sozusagen. Und das ist, glaube ich, ein größeres Kurs, was wir vielleicht immer mitkriegen. Das ist jetzt eine komische Frage. Aber nee, also ist schon eine gute Frage insofern, ob halt in dieser schwarzen Befreiung, die sich positiv wieder aufs Schwarzsein bezieht, ob da das Potenzial steckt. Also ich persönlich würde, glaube ich, sagen, dass ich auch, ich würde eher sagen, dass dieses Aufrechterhalten der Rassenstruktur und das dann quasi andersrum zu besetzen, dass das quasi schon der Fehler ist. Und dass darin eben kein Potenzial der Befreiung steckt, sondern ein Festhalten, Verankern in Geschichte und kein Durcharbeiten. Aber ja, das wäre meine Antwort darauf. Genau, und deswegen auch die Negritude, die ja so, auch so ein geistiger Vorläufer war. Also dieses Zitat ist einfach sehr so rückwärtsgewandt und sehr naturbelassen. Und bei den... Ja, genau. Ich glaube, alles andere wäre nicht sinntragend noch, aber ich hoffe, das war... Okay. Cool. Viele? Ich wollte noch fragen, so wie ich es verstanden habe, wird er jetzt so ein bisschen benutzt, um jede Befreiungsbewegung zu legitimieren, mit Gewalt halt auch, und das ist ein bisschen, wenn man jetzt das Zitat von Sartre wegnehmen würde und das Vorwort wegnehmen würde, welche Anhaltspunkte liefert er denn selber, das habe ich nicht ganz verstanden, um das zu legitimieren aus heutiger Sicht. Ja, ich habe natürlich dafür geworben, dass man Verdammte dieser Erde nicht so rezipiert, aber es ist halt quotable. So. Also der Black Panther, der sagt das nicht umsonst, like jeder kann Franz Fanon quoten, so, da sind schon Passagen drin, die einfach mit sehr viel Pathos und auch sehr sehr, sehr extrem aufgeladen sind und die Gewalt nicht verurteilen oder so. Also es ist auch bei Fanon nicht, dass er dann in dem Kapitel Concerning Violence irgendwie schreiben würde, Gewalt ist schlecht. So, der schreibt schon, also auch sein Punkt ist auch so ein bisschen diese Heuchelei der Europäer anzukreiden, dass sie halt die Kolonisierten in eine Gesellschaft der Gewalt steckten und sich dann wundern, dass Gewalt zurückkommt. Und ich glaube, das hat sich in der Rezeption einfach verselbstständigt, dass diese Passagen, die so sehr mit Pathos aufgeladen sind, auch mit so wirklich gewalttätigen Pathos, dass die sich dann verselbstständigt haben. Ich meine, Fanon hat ein ganzes Kapitel in Verdammte dieser Erde, das heißt, ich glaube, Pathology of Violence, wo er als Arzt darüber reflektiert, was das in einem Individuum anstellt, A, wenn er täglicher Gewalt ausgesetzt ist, B, indem er tägliche Gewalt anwendet. Also Franz Fanon als Advokat der Gewalt zu lesen, ist immer noch für mich eine falsche Lesweise, aber er bietet auf jeden Fall Anhaltspunkte in dem Buch. Ich habe aber heute eben für die Lesweise geworben, dass es nicht so gelesen werden sollte. Okay, verstehe. Also ein Erbe ist sozusagen aus dem Kontext gerissen, das, was man daraus lesen kann, ohne die anderen Sachen zu berücksichtigen. Ja, es ist auch, der Punkt ist gar nicht so, dass die Postkolonien es einfach nicht lesen können. So, das könnte man jetzt denken, die verstehen die Sachen einfach nicht. Der Punkt ist, dass es eine historische Notwendigkeit gibt, warum sich Verdammte dieser Erde verselbstständigt hat. Weil eben dieser Horizont von dem Anstoß einer Weltrevolution aus diesen Unabhängigkeitsbewegungen hat sich völlig aufgelöst. Und was übrig bleibt, ist nur noch diese nationale Befreiung. Und wie ich meinte, das ist so der Punkt, wo Fanon sagt, so Achtung, das wird zu unfreien Regimen führen. Aber das ist das, was übrig bleibt, und das ist das, was heutige Linke für sich praktisch nutzbar machen, weil es der Horizont ist, auf dem sie sich bewegen. Ja, das war auf jeden Fall gut zusammengefasst, auch in deinem Fazit, um halt auch mal Feedback zu geben. Also ich fand, du hast ja auch nach Feedback gefragt. Also ich fand das Fazit dann zum Beispiel sehr gut auf den Punkt gebracht. Anne? Du hattest ja gesagt, dass die Frage, die sich Linke stellt, was können wir von Fanon lernen, eigentlich die falsche Frage ist. Welche Frage würdest du denn sagen, sollten Linke vor allen Dingen, wenn sie sich mit Fanon beschäftigen, sich stellen, wenn sie seine Werke lesen und versuchen, das irgendwie einzuordnen? Also eine ernsthafte Lesweise von so einem Werk wäre schon erstmal zu fragen, in welcher Situation befindet sich der Mensch, der das schreibt. Und was sind seine Ziele, was ist seine Vision? Und dann gibt es auf der anderen Seite auch so eine alte Platius-Floskel, wenn, also Linke fragen auch ganz oft so, das macht auch Durestal, die klopfen so alte Theoretiker danach ab, ob sie heute noch angewendet werden können. Und die richtige Frage wäre so, eigentlich müsste Fanon in die Gegenwart gucken und uns darauf abklopfen, was wir gelernt haben, und müsste quasi von uns empört sein und nicht davon, dass er da irgendwie die Frau nicht mitnennt. Und also das wäre so eine wichtige Frage. Wie sind wir eigentlich in unserer heutigen Situation zu betrachten aus der Situation von Fanon, und wie schlimm eigentlich dieser Regress von seinem Moment zu unserem ist? Okay, alles? Ja. Jakob? Ich fand es auch sehr gut, also, dass du in deinem Vortrag gewissermaßen die zwei zentralen Werke von Fanon mit reingenommen hast mit, ich weiß immer durcheinander, schwarze Haut, weiße Masken und die Verdammten dieser Erde, weil tatsächlich ja diese beiden Schriften ja in der Polarität irgendwie auf der Linken, wie sie vorherrscht, irgendwie gerade in Deutschland irgendwie nur von einer Seite immer jeweils auseinandergenommen werden. Und so, okay, die eine Seite hat für sich irgendwie Verdammten dieser Erde entdeckt und die anderen irgendwie schwarze Haut, weiße Masken. Und vielleicht ist da auch, ist natürlich sehr stark jetzt irgendwie auf die anti-imperialistische Rezeption von Fanon eingegangen, was Sinn macht irgendwie aus der Aktualität heraus, wie er eben gerade in diesem Jahr rezipiert wurde. Aber es ist ja auch interessant, dass, was ist vielleicht so die andere Hälfte, was ist das Interessante an schwarze Haut, weiße Masken, dass das gewissermaßen dann von Antideutschen beispielsweise sehr gut aufgefasst werden kann. Also warum entscheiden sie sich für diese Einseitigkeit, wenn dessen sich die Antimilisten gewissermaßen für die andere Einseitigkeit entscheiden und Fanon dadurch irgendwie von beiden irgendwie zerrissen wird? Ja, dass die antideutsche Rezeption ist tatsächlich eine Leerstelle noch. Das ist alles gut, das ist ein guter Hinweis. Ich glaube, also ich könnte eher, glaube ich, beantworten, warum die Antideutschen sich eben nicht auf Verdammte dieser Erde beziehen. Weil sie, sie haben so viele ideologische Hindernisse aufgebaut, dass sie beim Aufschlagen des Werkes wahrscheinlich sofort Antisemitismus sehen. Aber auch für die Antideutschen wäre zum Beispiel sowas wie Verdammte dieser Erde einfach so fetischisiert und so diese Gewalt ist was, wo hinter man in der Rezeption scheinbar nicht kommt und was man sich nicht, wovon man sich nicht entledigen kann. Und diese Vorwürfe an Fanon, dass er quasi die Kolonialen essentialisiert und dass er quasi so die europäischen Werte ablegt und ablehnt und quasi der Aufklärung entsagt, die sind einfach vorherrschend in der Linken, eben auch bei den Anti-Imperialisten, nur die beziehen sich halt positiv auf diese Absage, aber beide liegen da falsch. Und schwarze Haut, weiße Masken, würde ich persönlich sagen, ist das bessere Werk, weil es besser geschrieben ist, einfach poetischer, aber ich finde es persönlich gar nicht so interessant auf Fragen der politischen Aktualität, weil schwarze Haut, weiße Masken wirklich so eine ungreifbare Utopie ist und so nicht im Horizont dessen, was erreichbar ist, aber gleichzeitig auch so gut natürlich heranzuziehen, wenn Menschen versuchen, Schwarzsein zu verewigen und zu essentialisieren, weil er sich ja vehement dagegen wehrt, schwarze Haut, weiße Masken, und das arbeitet sich an der Negritude ab und wie das eigentlich, ich hab's antirassistischer Rassismus genannt, dass man halt, es ist Racism, aber es ist anti-racist, weil es das Schwarzsein positiv bewertet. Ja, ich hab auch eine Sache, die ich ganz lang irgendwie rumschweben hatte, aber was ich jetzt von dem Vortrag abspalten musste, ist diese ganze Geschichte von Orientalism und dieser Aufteilung der Welt in ein Okzident und ein Orient, was ja eigentlich sinngemäß so die gleiche manichäische Weltsicht aufmacht, wo auch Said, der das geschrieben hat, heute auch so gelesen wird, dass der diese Spaltung aufmacht. Und es gibt einen syrischen Marxisten, ich habe den Namen jetzt nicht aufgeschrieben, aber der hat einen sehr interessanten Text geschrieben, der heißt Orientalism in Reverse. Und er beschreibt, wieso diese Zeit nach der iranischen Revolution zum Beispiel, diese orientalen Vorurteile, dass der Islam die unterlegene Form ist, dass die Orientalen unterlegen sind, wird umgedreht zu, der Islam ist tatsächlich das Projekt der Freiheit und der Islam ist befreit von jedem europäischen, von jeder europäischen Fehltat, vom Marxismus, vom Faschismus. Und insofern könnte man vielleicht sagen, dass so Black Power und Black Nationalism eigentlich Racism in Reverse ist. So, und ja, Aber ich glaube, das ging jetzt sehr weit, aber ich hoffe, dass... Ja. Ich kann noch ich habe auch einen zum Antideutschen. Also es gibt diesen Text von Hereford, der vielleicht ein bisschen berüchtigt, also er selber ist berüchtigt, aber da ging es auch, dass er ein schwarzer weißen Masken war. Das war auch noch durcheinander. Genau dazu benutzt sozusagen so Critical Writing Studies zu kritisieren mit Franz Fanon, wo es gerade um die Fetischisierung, Kontrollisierung und Essentialisierung, die ganzen Begriffe kennt er ja, ne, wo es genau darum geht, dass gerade nichts zu tun, sondern die Kritik dessen, was ist. Und eine andere Sache, dass es, und das hat er immer auch im Linken so, es gibt keinen Schwarzen, kein rassistischer, ein Pipapo. Also Louis Farrakhan, wenn der nicht der krasseste Rassist ist, sorry, dann weiß ich auch nicht mehr so. Also es ist nur so ein bisschen so eine Art Scheindebatten, die immer noch geführt werden, die zumindest in seiner Kontroverse mal härter geführt werden müssten, auch von der Linken, auch von vielen Linken, weil es einfach so hingenommen. So the White Bird, und ich meine, Fanon kritisiert es ja auch in gewisser Weise auch, dieses White Bird. Er versucht sozusagen die Historie zu ignorieren, sie ist Realität und sie hat zu bestimmten historischen Sachen geführt, zu Realitäten geführt. Nur wie arbeiten wir diese aus? Und wenn wir immer dieses White Guiltiness machen, wie kommen wir sozusagen aus diesem Kreis auch selber raus? Das ist nochmal mein Ding. Ja, voll. Also das ist auch das, was ich mit dem Zitat sagen wollte. Das ist ja wirklich radikal, was er halt da schreibt, im Sinne von there is history. Es gibt Ballast, es gibt eine Geschichte von Rassismus und die Verbrechen, die getan wurden. Aber trotzdem sagt er, there is no Negro mission, there is no white burden. Um einfach den Weg in die Zukunft zu setzen und sich von der Geschichte zu emanzipieren. Gibt es sonst noch Fragen oder Kritik? Gedanken, um da jetzt auch nochmal drüber anzufangen, aber ich würde generell mal Feedback geben. Ich glaube, ich finde es einfacher, wenn man versucht, nicht nur abzulesen, sondern auch mehr stichwortgetreu und freier spricht, weil dann ist die, weil du hast primär nur abgelesen und also als Argument. Cool. Viele. Ich wollte noch, ist auch okay, wenn ich Verständnisfragen stelle. Ne? Ja, unbedingt. Tolle Gedanken dazu, beitragen. Du hast ein Zitat erwähnt, wo es um die Staatsgewalt geht und wie die Staatsgewalt in europäischen Ländern ein anderes Instrument ist als in den Kolonien. Kannst du es vielleicht einfach nochmal aufmachen und nochmal in deinen eigenen Worten zusammenfassen, worum es da geht, weil das habe ich... Genau, dieses Zitat. Genau. Also, er schreibt hier, in the capitalist countries, a multitude of moral teachers, counselors and the builders separate the exploited from those in power. Und was er damit sagen will, ist, dass dieser bonapartistische Staatsapparat, heißt dieser verwaltende und gewaltsame Staatsapparat, der sich selbst erhält, der ist so weit entwickelt, dass er gar nicht mehr eigentlich groß Gewalt anwenden muss. Also natürlich so, Gefängnisse sind Gewalt und Polizei übt Gewalt aus, aber die Menschen hegen sich eigentlich recht freiwillig in diese kapitalistische Gesellschaft ein. Mhm. In der kolonialen Gesellschaft ist die Unterdrückung nicht so hinter dieser Gesellschaftlichkeit versteckt, sondern es ist offensichtlich, dass sie unterdrückt werden. Und ich habe gesagt, die Gesellschaft ist insofern unterentwickelt, weil dieser Staatsapparat quasi unterentwickelt ist. Man könnte auch sagen, zu dieser Zeit ist der Kolonialismus am Sterben, weil die kapitalistischen Zentren ihre Kolonien eigentlich gar nicht mehr unterhalten können. Also die haben vom Weltkrieg so viele wirtschaftliche Schäden, dass sie gerade noch so an dieser Kolonialmacht festhalten. Aber das ist eben ein Symptom davon, dass die Gewalt ausartet, weil diese Aufstände und diese Gesellschaft kann nicht mehr anders organisiert werden, als durch Gewalt niedergeschlagen zu werden. Und deswegen auch nochmal der Punkt, die Kapitalgesellschaft verweist halt auf ihre eigene Aufhebung durch sowas wie Lohnarbeit und direkt auf den Sozialismus. Die Kolonialgesellschaft ist durch ihre Unterentwicklung quasi, verweist sie nur darauf, dass es keine Kolonie mehr ist. Und das ist insofern bewegt sich Fanon einfach auf einem geringeren geschichtlichen Bewusstsein als die früheren Marxisten, ja, die von einer kapitalistischen Gesellschaft träumen. Okay. Ich hoffe, dass... Ja, also auf jeden Fall habe ich jetzt mehr eine Idee davon. Weil wahrscheinlich auch die breite Bevölkerung von diesen, ich sag mal, schlechter installierten Verwaltungsapparat in den Kolonien halt viel weniger die Menschen mit in die diese Verwaltung auch integriert oder halt sozusagen, die bauen ja nicht in einem vergleichenden Staat auf, im Vergleich zu den europäischen Nationen. Dann gibt es sozusagen gar nicht diese, diese Menschen, die sich unterdrücken lassen und darin vollkommen aufgehen und das akzeptieren und die Menschen, die unterdrücken, ohne Gewalt anzuwenden. Ja. Weil es eben auch natürlich nicht ihre eigene Repräsentation ist, sondern quasi eine Fremdherrschaft, aber eine Fremdverwaltung. Heißt ja, genau. Ja. Okay. Und die FLN etabliert sich dann quasi als legitimer, weil beliebter und volkseigener Verwaltung als so diese Volksfrontpartei. Ja. Und wird dann ja auch, sobald es unabhängig wird, zum legitimen Herrscher und etabliert eigentlich einen ähnlichen Staatsapparat wie vorher. Ja. Markus? Frage, was ist eigentlich das Problem, sich für Unterdrückte einzusetzen? Also es gibt ja diesen ewigen Kampf sozusagen, ne? Unterdrücker gegen Unterdrückte, ja. Was ist dann eigentlich problematisch? Also das ist, glaube ich, auch so von euch, habe es noch nicht ganz verstanden, weil sich für die schwachen Leute einzusetzen, obwohl man es auch wieder so kritisieren könnte, schwache Leute, ne? Was ist das Problem daran? Ist es eigentlich gut, sich für schwache Schichten einzusetzen? Unabhängig jetzt von Sozialismus und anderen Sachen. Es ist sozusagen eine leichte Position, sich so als Marxist darüber zu erheben, naja, hat nicht mit Revolution zu tun, die Linke ist da schiefgelaufen. Also weißt du, was ich meine? Ich würde sagen, es ist schon ein bisschen tricklicher, einfach zu sagen, naja, es hat Marxismus und auch für dich dahin. Das ist eine super berechtigte Frage. Und der Vortrag soll nicht koloniale Befreiungsbewegungen anfeinden, die zum Beispiel für Bürgerrechte kämpfen. Es ist nur auffällig, dass jetzt zum Beispiel ein Beispiel von Palästina gerade Verdammte dieser Erde gelesen wird. Und meine Motivation war heute, zu zeigen, warum dieser Bezug auf Marxisten wie Fanon der falsche ist. Dass dieser Horizont für Unterdrückung einstehen, dass das nichts ist, was den historischen Marxismus so wirklich so viel beschäftigt hat. Also dieses bloße Gucken, wer es unterdrückt, auf welcher Seite muss ich stehen. Sondern es geht eben um die Frage von Freiheit und von allumfassender Freiheit und nicht um quasi einzelnen Befreiungskämpfen. Deswegen will ich sagen, es ist nichts falsch daran, Befreiungskämpfe anzuschließen, wenn man davon überzeugt ist. Aber dafür Fanon zu lesen, halte ich für falsch. Und quasi den Horizont darauf zu verengen und notwendigerweise zu denken, dass das linke Aufgaben in der Welt sind, sich gegen Unterdrückung einzusetzen. Das ist eigentlich das Dilemma, dass der Horizont der Linken ist. Eben, wie ich meinte, an der Seitenlinie zu stehen und zu sagen, befreit die und die Völker. Weil es historisch eigentlich nicht die Aufgabe der Linken als Vorantreiber von Geschichte ist. Du hast vorhin die These gebracht, dass zum Beispiel die Black Power-Bewegung, ja, Reverse Racism, ja, oder so, da würde ich widersprechen, weil man muss natürlich Rassismus größer denken als die zwischenmenschlichen Beziehungen, die man führt, sondern es ist ja ein jahrhundertaltes, also strukturelles System, das sozusagen bestimmte Menschen hervorhebt und andere unterdrückt. Und nur wenn man dann die eine Menschengruppe dann bestärkt, um sich dagegen zur Wehr zu setzen, heißt das nicht, dass andere sozusagen runtergesetzt werden oder sonst was. Es ist ja, es ist ja ein Akt von Selbstermächtigung, um gegen ein System anzukämpfen und nicht, dass man den Rassismus also einfach umdreht und reproduziert. Ja. Ja, der Punkt, den ich halt da machen würde, ist ja schon, dass die Black Power Bewegung so in ihrer, in ihrem Selbstverständnis und auch das, was danach kommt, so Nation of Islam, so dieses Verständnis davon hatte, dass die Schwarzen ihre eigene Geschichte bauen müssen, unabhängig von der weißen Gesellschaft. Und der Punkt wäre, so ein bisschen zu kritisieren, dass in der Black Power Bewegung eben, also würde ich einfach schon sagen, dass Schwarzsein als Schwarzsein essentialisiert wird und verankert wird. Und dass dieses, was Fanon ganz stark macht, dieser Horizont von Auflösung von Rasse, keine Rolle mehr spielt. So, dass die Black Panther ihr Schwarzsein positiv besetzt haben, hatte natürlich auch so praktische politische Gründe in ihrer Arbeit. Aber wir als Platypus würden schon sagen, dass die Black Power Bewegung und die Black Panther in der Geschichte des 20. Jahrhunderts eben ein Moment von Regress sind, weil sie beziehen sich auf diese ganze revolutionäre Rhetorik, aber ihr Projekt verweist eben, jetzt kann man natürlich sagen, es ist einfacher als Marxist zu sagen, aber es verweist nicht auf Sozialismus, verweist nicht auf Befreiung der Menschheit, sondern es ist ein Spaltprojekt. Und das wäre die Antwort dazu. Also Markus. Ich glaube, ich sehe das nicht so. Aber ich glaube, auch, was man auch bedenken muss, dass durch also das Schwarzsein nicht in diesem Kontext nicht als sozusagen die Rasse oder dieses Denken ist, sondern mehr als eine Erfahrung, also per Definition die Erfahrung von Rassismus in dem System ist. Und die Black Panthers waren Rassisten, auch selber. Und die haben ja primär Mutual Aid Arbeit gemacht. Das war ja deren ganzes Ding, dass man die Community selbst ermächtigt, zu handeln, unabhängig von dem weißen kolonialen System. Also die haben Zivilgesellschaft organisiert. Das waren Marxisten mit ihrer Ideologie, die aber schon also einfach sehr, sehr schon verdinglicht war und einfach also sehr vom Maoismus gefärbt und sehr von dieser maoistischen Third Worldism-Rhetorik. Deswegen, das soll nicht, also ich wollte jetzt nicht verneinen, dass das Marxisten sind. Ich wollte nur sagen, dass ihr Marxismus auf einem niedrigeren Niveau, auf einem niedrigeren Bewusstsein stattfindet. Und das nicht mal, weil sie jetzt schlechtere Marxisten sind oder, weiß ich nicht, irgendwie unfähiger, das ist alles Quatsch, sondern weil sie notwendigerweise eben nicht mehr die ganze Menschheit als Arbeiter organisieren können und quasi die Menschheit befreien. Aber ich glaube, wir werden da heute nicht mehr zusammenkommen, aber ich glaube, ich habe da meinen Punkt ganz gut klar gemacht. Markus, du wolltest noch was sagen? Also ich sehe schon den Punkt, ja bewusst auch in dieser Frage auch selber sehr gut anzusprechen, also ob es nicht sozusagen in diesem Moment vielleicht sogar notwendig war, um Gesellschaft zu organisieren, um sozusagen hier eine Art der Consciousness zu machen. Und das ist immer eine Gratwanderung, was ja auch heute noch in anderen Formen der Antidiskriminierungskampagnen läuft. Ne? Einerseits immer die Gefahr der Ontologisierung und der Essentialisierung, dessen sind sie auch so postkolonistisch in gewisser Form auch bewusst. Nur denken sie, das ist das richtige Instrument, um gerade überhaupt handeln zu können. Und das hatten wir auch ähnlich sozusagen mit der Black Panther, den wir müssen erstmal sozusagen eine Affirmation betreiben, um es überwinden zu können. Das ist ja die Denkform und ich weiß nicht, ob die einfach nur falsch ist. Ich würde sagen, ja, aber trotzdem ist es für mich immer noch eine Antwort, die ich nicht wirklich konkret beantworten kann. Also ich bin da selber sozusagen in so einem Widerstreit sozusagen, Obwohl ich tendenziell dir zustimmen würde, definitiv. Ja, aber ich denke mal, das ist gerade aus der kulturellen, sozialen und politischen Perspektive, speziell zumindest in den USA nimmt, sehr, sehr schwierig. Gerade durch die Geschichte zwischen Schwarz-Weiß und USA ist ja auch extrem komplex und kompliziert. Weil deswegen ist da die Antwort für mich einfach schwierig. Ja. Ich glaube, ich würde dazu auch noch ergänzend einfach sagen, ihr habt das schon alle komplett richtig gesagt, dass natürlich irgendwie Rassismus was ist, was tagtäglich irgendwie in der Gesellschaft reproduziert wird. Die Frage ist halt auch so, was führt auch dazu, dass das reproduziert wird? Es ist nicht nur irgendwie so der Typ mit der weißen Kutte, der dann irgendwie so eine komische Spitze auf dem Kopf hat, sondern es sind, ja, also Rasse ist ein pseudo-biologischer Begriff, der natürlich dann auch dadurch, dass man sich dann zum Beispiel durch Gesetzgebung darauf bezieht, irgendwie auch irgendwie gefestigt wird in der Gesellschaft und auf einmal halt auch die Art und Weise, wie man sich darauf bezieht, dafür sorgt, dass der fortbesteht. Und da ist nicht nur die Rechte daran beteiligt, dass das immer wieder reaktualisiert wird, sondern auch halt weite Teile der Linken. Und deswegen ist es zumindest das, was man, also man kann es nicht einfach beiseite wischen, weil wie ihr schon richtig sagt, es gibt Momente, die irgendwie in Gesellschaft reinwirken bis heute und trotzdem ist es nichts, was notwendig auf Ewigkeiten weitergeführt werden muss. Und ich glaube, das ist ja ein Aspekt, der bei Fanon auch ganz stark gemacht wird. Es ist möglich, dass es tatsächlich wirklich sowas ist wie eine Haarfarbe am Ende. Und das sollte das Ziel sein. Und irgendwie, ich will auch nicht sagen, dass wir irgendwie ein gegenteiliges Argument machen. Also Markus, wir kennen uns ja schon länger. Aber es ist ja schon irgendwie das Problem, dass dass die eigenen Handlungen auch Auswirkungen auf Gesellschaft haben und gewissermaßen dann auch, wenn man immer wieder sich auf Klasse bezieht, auch diesen Begriff ungewollt dann verfestigt. Wäre so nochmal meine 5 Cent. Um vielleicht darauf einzugehen, finde ich auch wichtig, was ich jetzt so von dem Punkt gehört habe. Es wurde auch immer wieder diese Begriffe, was ist richtig, was ist falsch, was ist nicht eigentlich richtig, sich auch auf die Seite von Befreiungskämpfen zu stellen. Ich finde, die Frage von Brutalität ist eine ganz andere Frage als die Frage von marxistischer Politik und beziehungsweise vom politischen Marxismus. Was dient der Befreiung, ist eine andere Frage als was ist für mich moralisch richtig und ist es auch richtig im Kapitalismus Reformen zu erwirken, die aktuelle Lebensweisen der unterdrückten Menschen eventuell verbessern können. Natürlich ist das auch richtig, natürlich ist das auch unterstützenswert. Aber der Punkt ist, dass es halt nicht zum Ziel hat, dass die Arbeiterklasse befreit wird, dass die Menschen befreit wird, dass es eine kommunistische Weltrevolution wird. Und deswegen muss man einfach das auch so ein bisschen abgrenzen, wenn man kritisiert, dass linke Gedankenansätze in der heutigen linken Politik eben nicht der Befreiung der Menschheit dienen. Das ist nicht eine moralische Kritik daran, dass jetzt dass dann gesagt wird, irgendwie auf Palästina zu gehen, ist sinnlos und dumm. Natürlich ist es das nicht. Also natürlich ist das moralisch trotzdem richtig. Natürlich hat das irgendein Ziel, das man verfolgen kann. Der Sinn ist bloß, dass es halt nicht das Ziel ist, was man als Marxist verfolgt. Nehmen wir das als Schlusswort oder hat man? Ich finde das ein schönes Schlusswort, ja. Okay.